herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncast, Episode 224. Ja, heute versuche ich mal ganz schnell zu machen, obwohl das fast unmöglich wird, denn ein paar Themen gibt es, die sehr, sehr interessant sind und von einem muss ich auch ein bisschen ausführlicher berichten, natürlich. Dann haben wir klar wieder ein paar News, Community auch was und natürlich die App der Woche wie immer. Fang gleich an. Ich bin heute auch sehr, sehr spät dran. Ja, aber ich versuche es hier mal kompakt rüberzubringen. Ja. Sundar Pichai übernimmt große Teile von Google. Ja, das hat mich sehr verwundert. Der Chef von Android und Chrome, ursprünglich eigentlich nur der Chef von Chrome, ja, hat ja nach dem Weggang von Andy Rubin auch Android übernommen. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, ist der denn überhaupt der Aufgabe gewachsen, jetzt zwei große Bereiche zu übernehmen? Ja, die Frage wurde beantwortet von Larry Page. Der hat ihm nämlich im Prinzip seine Macht, wenn man so will, abgetreten. Ja, und Sundar Pichai übernimmt eigentlich jeden wichtigen Bereich außer YouTube. Ja, und das ist schon ziemlich heftig. Also, dass man es nicht falsch verstehen, er übernimmt wirklich quasi die wichtigsten Teile von Google und darunter gehören eben die Abteilung für Forschung, für die Suche, ja, Web Search tatsächlich, ja, Maps, Google Plus, Commerce und die Werbeprodukte. Das ist ja Wahnsinn. Ich bin ja total fertig gewesen, als ich das gehört habe. Wie er das schaffen soll, ich weiß es nicht. Er übernimmt jedenfalls den Bereich, er zeichnet sich dafür jetzt in der Verantwortung. Er zeigt sich dafür jetzt in Verantwortung und Larry Page tritt ein ganzes Stück zurück in den Hintergrund und möchte sich jetzt soweit nur um das größere Bild von Google eben kümmern. Also sozusagen, ja, möchte das Ganze betrachten, um eben zu verhindern, dass Google an Innovationsfähigkeit verliert. Sundar Pichai ist anscheinend der Superman, der Jedi-Ritter, ja, bei Google, der das alles schafft. Ich weiß nicht, was genau da los war. War das etwas, wo länger geplant ist? Ist deswegen vielleicht Andy Rubin hier von der Stelle quasi zurückgetreten? Oder auch Vigan Dotra, der ja Google Plus geleitet hat. Auch der ist ja von Google sogar ganz weggegangen und. Ist das der Hintergrund? Man weiß es natürlich nicht, ganz klar. Und das wird auch nie hier in die Öffentlichkeit wahrscheinlich so direkt gelangen. Aber es ist schon sehr, sehr interessant und man kann da ruhig nochmal nachfragen, was da los ist. Ja, Larry Page komplett in den Hintergrund getreten damit. Die Analysten werden da sicherlich nochmal nachhaken, was das dann hier heißt. Allerdings scheint es hier auch, zumindest mal fachlich ist ja Sundar Pichai über jede Kritik erhaben. Von daher denke ich mal, wird es jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass es deswegen irgendwelche Auswirkungen an der Börse gibt. Allerdings wird da schon auch nachgefragt werden nach dem, warum das denn so passiert. Und dann kommt es natürlich darauf an, was ist der wahre Grund. Ja, also wenn das jemand rauskriegt, dann die Analysten. Und wenn sie es nicht rauskriegen, dann spinnen sie sich was zusammen und das wird dann als bare Münze genommen, das ist noch schlimmer. Auf jeden Fall sehr, sehr große Umwälzungen wird das mit sich bringen. Erstmal zwar wird alles so weiterlaufen wie bisher, aber man kann sich natürlich das an einer Hand abzählen, dass es hier definitiv Veränderungen geben wird, schon alleine deswegen, weil es eben gestraffte Organisation sein muss, damit das alles überhaupt von einem einzigen Menschen kontrolliert werden kann. Ja? Alle Kernprodukte, ich kann es gar nicht fassen. Ja? Was ist da los? Und was ist mit Sergey Brin? Er war ja eigentlich derjenige, der sowieso schon ein bisschen im Hintergrund war, ja, mit seinen Projekten. Irgendetwas, habe ich immer das Gefühl, ist geht hinter den Kulissen bei Google so schon seit einiger Zeit vonstatten. Ja, diese Personalwechsel, die es da gab und gibt immer noch, diese Verteilung von Schwerpunkten, diese Verlagerung an andere Mitarbeiter, das ist schon ziemlich fragwürdig mal, sage ich mal zumindest, ja. Inwiefern das jetzt gut oder schlecht bewertet werden kann, bin da erstmal neutral, ja. Ich habe halt schon ein paar Bedenken, dass er das nicht schafft. Aber es kommt ja auch darauf an, wie das dann letztendlich organisiert wird. Natürlich kann und wird, und das ist auch nicht seine Aufgabe, eher alles machen. Ja, das geht ja nicht. Aber es ist schon schwierig überhaupt, Arbeiten zu delegieren hier bei diesen ganzen Felder, die er jetzt hat. Ja, das sind alles Felder gewesen, die vorher einzelne Menschen gemacht haben. Search war ja zum Beispiel mal die Marissa Meyer, ja, und Google Plus war, wie gesagt, der Vikram Dotra. Erst vor kurzem ist er weggegangen, ja, und. Naja. Pichai, der Jedi-Ritter, hat jedenfalls jetzt alles hier in der Hand. Hoffentlich bleibt er auf der guten Seite der Macht, ja. Das muss man ganz klar sagen. Zu viel Macht, ja, kann einen verderben. Nicht, dass er noch vom Jedi-Ritter zum Sith wird. Ja. Gut, ihr könnt euch mal selbst darüber Gedanken machen, ja, was das für Kugel bedeutet, ob sie überhaupt was bedeutet oder ob alles so weitergeht wie bisher. Wer weiß. Nicht so weiter wie bisher ging's mit meinem Pipo T9 Tablet. Da habe ich jetzt endlich mal das Upgrade auf KitKat gewagt. Es war schon ganz gut, dass ich etwas länger gewartet habe und nicht sofort nach Erscheinen des ROMs hier das geflasht habe. Trotzdem hat es nicht viel gebracht, außer dass ich eben vorher noch zumindest mal feststellen konnte, was für ein Flash-Tool man nehmen sollte. Da gab es nämlich widersprüchliche Aussagen. Die Webseite von Pipo hat immer noch die Anleitung für Rockflash gehabt. Der deutsche Distributor, wo ich das Tablet gekauft habe, der hat hat ebenfalls Rockflash empfohlen. Es kam mir aber spanisch vor, weil da ist ja ein MTK Prozessor drin, MediaTek Prozessor, und deswegen habe ich da mal nachgehakt bei Pipo direkt, und in der Tat ist es so, dass das MTK Tool benutzt werden muss. Ja? So, also das offizielle Update ROM-File auf KitKat heruntergeladen. Das ist die chinesische Version, die funktioniert aber auch überall. Und dann ging's los. Nein, es ging nicht los. Erstmal Vorsicht, das Pipo wird komplett gelöscht. Ja, also da wird der ganze Speicher intern komplett gelöscht. Das heißt, man muss vorher ein Backup machen. Ich habe natürlich deswegen auch erstmal seit langem wieder Google Backup-Funktion eingeschaltet. Ja, das war allerdings für die Katz, denn das Restore hat nicht funktioniert. Das heißt, Google hat aus irgendwelchen Gründen nicht angefangen mit dem Restore von gesicherten Apps, Daten etc. Ja, warum? Ich weiß es nicht genau. Möglicherweise liegt das daran, dass mit diesem Flashen auch zumindest mal die MAC-Adresse, die MAC-Adresse geändert wurde. Ja, ich hatte eine neue MAC-Adresse, was natürlich auch mein Router hat es erstmal nicht angenommen, hatte ich mich gewundert. Hab's aber schnell gemerkt. Aber bis ich das erstmal flashen konnte, da musste ich erstmal dieses MTK-Tool richtig installieren, und leider hat das nach dem Entpacken chinesische Directory-Namen gehabt. Damit ist das Windows 8 überhaupt nicht zurechtgekommen, ja, und ja, ihr habt richtig gehört, man muss Windows dafür haben. Es gibt keine Möglichkeit momentan, das direkt mit dem Gerät zu per Image-Upgrade oder sowas zu machen, sondern man muss das mit dem MTK-Tool unter Windows hier direkt flashen. Ja, gut, also erstmal die Directories umbenannt, ja, mit weniger schwierigen Zeichen, ja, und dann lief das Programm zumindest mal, ja. Teil entpackt, ja, so und gestartet und sieht da natürlich, dass nicht funktioniert. Warum? Weil die erstmal die USB-VCOM-Driver installiert werden mussten, ja, die WeCom-Drivers aus dem Directory in diesem MTK-Tool. Ja, das ging natürlich auch nicht mit dem Installer, der hat die Installation verweigert. Also manuell installieren, Rechtsklick auf die .inf-Dateien und die dann auf Install geklickt und dann hier so reingemacht, rebootet, dann nochmal das MTK-Tool gestartet und dann funktionierte es. Aber man muss dann auch noch beachten, vorher Tablet darf nicht angeschlossen sein. Ja. Man startet das Programm, wählt das entsprechende Image-File auf. In diesem Image-File, beziehungsweise das muss man ja einpacken, und in diesem Directory ist dann eine Datei, die nennt sich irgendwas scatter.txt. Ja. Das dann auswählen. Ja, als sogenannter DA, ja, das ist so ein Upload-Assistent, Download-Assistent oder sowas, ja, dann All-in-One, bla bla bla, auswählen, ja, so, und dann starten auf hier, Firmware-Upgrade, genau, unten ist noch kleine Dropbox, Dropdown-Box, Dropdown-Menü, Firmware-Upgrade auswählen, ja, und dann auf Download klicken. So, und erst dann das Tablet anschließen. Wenn ihr das vorher anschließt, dann funktioniert das nicht. Ja, erst nachdem ihr auf Download geklickt habt, dann das Tablet anschließen und dann startet auch gleich der Flash-Prozess und dann nach relativ kurzer Zeit, wobei es kann auch sehr, sehr lange dauern, es wird auch dafür gewarnt, bei mir ging es ruckzuck, war es also dann glatt gelaufen soweit und nachdem er wirklich fertig war, sehr vergewissern, kommt dann die Meldung, ja, noch ein bisschen warten, dann Kabel rausziehen und länger Zeit drauf drücken auf den Powerknopf, damit er natürlich hochstartet und dann erschien auch gleich das Bootbild mit 4.4.2. Sehr schön, also erstmal Freude, Freude, ja, dann eben gesehen, Restore klappt nicht, weniger gut, alles manuell per Hand nachinstallieren, da war ich doch ein Tag, eineinhalb daran gesessen, bis alles wieder einigermaßen zu meiner Zufriedenheit lief. Ganz schön blöd. Die Daten hatte ich natürlich vorher alle gesichert. Bis auf die Daten, die eben bei den Apps anfallen. Das heißt zum Beispiel Spiele, die jetzt keinen Google Play Service nutzen oder den Amazon Sign-in bla Service für Cloud-Spiele, muss man alles von Anfang an nochmal neu machen, die Spiele, Fortschritte sind also verloren. Sehr, sehr nervig und ärgerlich. Klar hätte man vorher keinen Total-Backup machen, aber ja, wer macht das schon? So, gut. gut, MAC-Adresse war danach geändert. Ob damit das mit zusammenhängt mit dem Store, weiß ich nicht. Ja, dann gibt's noch etwas mit der E-Mail-Adresse, denn das habe ich erst später dann in einem Forum gelesen, dass offenbar hier dieses Flash-Tool auch die E-Mail-Adresse und die MAC-Adresse verändert. Die MAC-Adresse hat er definitiv verändert, aber die E-Mail weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Die habe ich mir vorher dummerweise nicht gemerkt. Kannst du also auch nicht vergleichen. Funktionieren tut alles. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute mit derselben E-Mail-Nummer rumrennen. Ist mir auch egal, Hauptsache es funktioniert. aber es ist schon sehr, sehr interessant, gefährlich auch, ja. Man kann hier mit diesem Tool auch die E-Mail-Adressen tatsächlich ändern, ja. Wirklich ändern, das ist schon ziemlich krass, finde ich, dass es überhaupt geht. Aber da sieht man auch eines, das Pipo ist halt von Hause aus eben im Prinzip geroutet, ja. Und was man hier gemacht hat, ist, man hat das komplette Gerät quasi komplett überspielt, alle Partitionen da drauf wurden geändert. Was sich leider nicht geändert hat, darauf hatte ich eigentlich gehofft, ist die Unterscheidung, also hier wurde weiterhin hier offenbar diese Partition beibehalten, ist diese Unterscheidung zwischen Phone Storage, ja, und eben App Storage. Ja, also das ist sehr, sehr nervig. Kann man halt mal nichts machen, muss man wohl in Kauf nehmen, ja. Nach KitKat-Upgrade, natürlich gab es da auch ein paar Probleme, wegen dem Ansprechen von der SD-Karte. Ihr wisst es vielleicht, Apps, die eben nicht hier mit dem neuen Sicherheitssystem von oder für den Zugriff auf SD-Karten geeignet sind, die haben eben ein Problem. Interessant ist, dass auch hier das Pipo die SD-Karte als SD-Karte 0 anspricht und den internen SD-Kartenspeicher als SD-Karte 1. Das führt dazu, dass es eigentlich genau umgekehrt sein ist, wie es Google gerne gemacht hätte deswegen. Nämlich der interne Phone Storage ist der Speicher, der jetzt so behandelt wird wie eine externe SD-Karte. Ja? Und die externe SD-Karte wird so behandelt wie der interne Telefonspeicher, ohne weitere Zugriffsprobleme. Das mag zwar für die eine Sache gut sein, und für die andere Sache ist es natürlich schlecht. Ja? Wie auch immer, es funktioniert jetzt, es läuft sehr gut, es hat auch die ganzen Features zufriedenstellend implementiert. Es ist ja eigentlich im Prinzip Stock Android soweit. Der Launcher wurde etwas geändert, ist also nicht mehr so, es ist nur noch Stock Android angehaucht, was den Launcher anbetrifft. Ansonsten Settings und so weiter ist eigentlich alles okay, bis auf ein paar Zusatzfunktionen. Allerdings ist der Launcher hier unter dieser KitKat-Version doch etwas instabil, was eben mich dazu veranlasst hat, auch den Nova Launcher zu installieren. Dann sieht es dann auch richtig schön aus. Übrigens auch das neue Android Lollipop Design ist bei dem Nova Launcher eingetroffen. Also sehr, sehr schön, finde ich. Und deswegen kann man da auch sich mal nicht beschweren. Der Nova Launcher ist also auch im Moment zu empfehlen, wenn ihr etwas haben wollt, wo so ein bisschen Android Lollipop Flair auf euer Gerät bringt. Ja, der läuft, wie gesagt, ohne Probleme. Perfekt. Gibt's keine Schwierigkeiten. Allerdings, man merkt es eben schon, dass die 4.2.2 Jelly Bean Version hier doch etwas ausgereifter war von Pipo als jetzt dieses ROM. Jetzt würde ich normalerweise sagen, ja, da wird es bestimmt noch mal ein Update geben, wo so ein paar kleine Unwegsamkeiten, ja, hier bereinigt werden. Aber so ganz so freuen tue ich mich darüber nicht, weil wenn ich das alles nochmal machen muss, dann kriege ich wirklich die Krise. Ja. Was gut ist, es taucht hier ein Backup-Programm momentan auf. Das heißt, ich könnte jetzt hier zumindest mal sagen, ich möchte alle Apps per Backup auf die SD-Karte übertragen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber ob das dann so funktioniert, das wird man dann auch erst dann sehen, wenn es wirklich soweit ist. Ja. Ich würde dann halt drauf zählen. Tja, schön, alles okay. Ja, ein paar Unwegsamkeiten gibt's. Es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Probleme mit zum Beispiel dem Kamera FX Programm. Ich nutze ja hier die spezielle Kamera FX, ja, wo es da gibt. Und da kann man einstellen, dass es keinen Shutter-Sound gibt. Ja. Bei Jelly Bean war das eigentlich problemlos, hat dann eben den Ton abgeschaltet und wenn die Kamera-App beendet war, hat er den Ton wieder angeschaltet. Alles klar, kein Problem. Hier schaltet er den Ton ab, aber beim Beenden schaltet er nicht mehr an. Ja, und das führt dazu, dass wenn ihr die App benutzt und habt diese Funktion aktiviert, und ihr beendet die App, dann seid ihr im Vibrationsmodus. Nicht gut. Ja. Woran das liegt, weiß ich nicht. Muss wohl mit KitKat zusammenhängen. Aber nun gut. Ja. Ansonsten die Warnung, macht ein Backup von eurer MAC-Adresse und von der E-Mail-Nummer. Im MTK-Tool gibt es dafür auch tatsächlich eine Funktion. Das NVRAM könnt ihr sichern und nach dem Update wiederherstellen. Ja. Das hat der gute Rio natürlich nicht gemacht. Gut, alles klar. Ne? muss ja sein. Ja, ich muss ja hier das Versuchskaninchen auch mal spielen. Hab mich jetzt halt mal vorgewagt. Ich werde auch noch dem deutschen Distributor hier dann hier übermitteln. Ja, und dass er das vielleicht auch dann weitergeben kann. Die Kamera, das wusste ich allerdings vorher, hat bei einigen Pipo-Tablets Probleme, und zwar bei Pipo-Tablets, die vor Juli 2014 gebaut wurden. Und bei mir ist das der Fall. Und die Kamera hat in der Tat ein paar Probleme, denn sie kann nicht mehr richtig fokussieren. Ich habe jetzt das so umgangen, dass ich das hier im MTK-Tool habe ich, Entschuldigung, MTK-Tool, nein, in der Kamera FX habe ich eingestellt, kann man machen, den Zoom-Modus oder den Fokus-Modus auf Infinity gestellt. Und damit sind für normale Fotos ist die Qualität gut, ist also scharf gestellt. Und wenn ich halt zum Beispiel Makroaufnahmen machen will, dann muss ich manuell auf Makro schalten. Also diese manuelle Umschaltung funktioniert, nur diese automatische Fokussierung, die scheint hier nicht zu funktionieren. Ich habe allerdings auch verschiedene Programme ausgewählt. Ich habe nur die normale interne Kamera-App und das Kamera FX ausgewählt. Und beide haben eben das gleiche Problem mit dieser Fokussierung. Deswegen denke ich, das ist das Problem, wo eben auch beschrieben wurde. Und wie gesagt, das ist auch bekannt und da wurde ich auch gewarnt davor, freundlicherweise bei, also von Pipo, dass die davon abraten, das KitKat zu installieren bei diesen Geräten. Und natürlich war mir hier in dem Falle die Kamera nicht so wichtig beim Tablet als eben die anderen Sachen. Ich habe noch eine Kamera, die habe ich auch dabei und die macht wirklich gute Bilder, ja, perfekte Bilder. Ja. Genau. Tja, also, so sieht's aus. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, was aber vermutlich damit gar nichts zu tun hat, ich habe jetzt nach dem Update ein massives Google Authenticator Problem. Die Codes, die erstellt werden für diese Two-Factor Authorization, ja, die sind nicht mehr gültig. Die funktionieren nicht. Ich habe natürlich geguckt, die Uhr, dass die stimmt, ja, die Uhrzeit, dass die Zeitzone stimmt, und habe auch in der App nochmal prüfen lassen, in einem Google Authenticator, ob da eine Korrektur notwendig ist, und nein, trotzdem werden diese Codes, die erzeugt werden, nicht anerkannt. Ich muss jetzt tatsächlich umstellen, dass ich die Two-Factor-Authorization-Codes tatsächlich über SMS bekomme. Das ist ja Steinzeit. Ich weiß gar nicht, warum das aufgetreten ist. Ich habe keine Ahnung. Da bin ich total überfragt. Ich habe auch im Internet nichts darüber gefunden, woran das eventuell liegen könnte. Es gibt zwar offenbar Leute, die haben generell Probleme mit dieser Authenticator-App. Ich hatte bisher keine Probleme, aber jetzt geht eben nichts mehr. Gut, wie gesagt, ob das jetzt damit zusammenhängt, das möchte ich eigentlich noch bezweifeln. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen kann, ist, dass geprüft wird, was für eine Firmware-Version ist das. Das ist eine chinesische Firmware-Version. Dann wird davon ausgegangen, dass es die und die Zeitzone ist und die stimmt natürlich nicht mit der eingestellten Uhrzeit überein, aber da müsste ja die Korrektur in dem Google Authenticator App ja anschlagen und es dann automatisch, oder was heißt, nach dem Befehl eben korrigieren. Das ist aber nicht der Fall und es ist auch sehr an den Haaren herbeigezogen, weil ich ja die Zeitzone auch nochmal manuell umstellen kann. Also das wäre schon seltsam. Was dann eben sein könnte, dass hier sich diese wegen dieser chinesischen Firmware das Google Authenticator mit dem falschen Google Server verbindet. Ja, und das ist ja eine komplizierte Sache. Sie hat nämlich zeitabhängig, der Zeitstempel muss ja stimmen. Ja, und wenn dann eben der falsche Server hier angesprochen wird, dann stimmt es natürlich nicht überein. Aber auch hier müsst ihr eigentlich die manuelle Überprüfung sagen, hier, das stimmt nicht. Okay. Es funktioniert, es läuft. Die Kanten und Ecken habe ich euch gesagt. Ich würde es auf jeden Fall trotzdem nochmal machen. Ja, auch wenn ich jetzt hier so ein paar kleine Probleme hatte nach einigen Einstellungsänderungen. Ja, zum Beispiel muss man die SIM-Card-Management muss man unbedingt auf einschalten. Ja, sonst habe ich auch erst später gemerkt, weil ich aus dem WLAN rauskomme, war nichts mehr. Kein 3G empfangen, ja, weil der 3G-Datenverkehr also komplett ausgeschaltet war durch dieses SIM-Karten-Management. Also das muss auf jeden Fall angeschaltet werden danach noch. Aber ansonsten, wie gesagt, ich würde es nochmal machen. Aber man muss es mit Vorsicht genießen. Wer mehr auf Stabilität als auf die Features Wert legt, zum Beispiel Android Wear oder so, ja, der Sollte sich vielleicht überlegen, einfach mal Jellybean noch ein bisschen zu bleiben und vielleicht zu warten, bis die nächste Version von dem KitKat ROM für das Pipo rauskommt. Ja. Das ist aber halt eine Sache. Ich habe es gern jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass KitKat jetzt das absolut Neueste ist. Ja. Und deswegen wollte ich das jetzt schon mal mittlerweile haben. Ne? Ob es Lollipop gibt jemals fürs Pipo, ich glaube es nicht. Also ich kann das nicht vorstellen, dass die Firma hier so lange dann neue Software umsetzt, wenn ich mal ansehe jetzt hier, wie lange das gedauert hat mit dem KitKat. Gut. Gut, ich komme jetzt dann zu den News. Es gibt ein schönes neues Programm, da habe ich jetzt auch kurz vor der Sendung, was heißt kurz vor der Sendung, ein paar Tage vor der Sendung noch eine schöne E-Mail Invite bekommen. Vielen Dank auch, ja, dafür. Und an Richard Bradshaw, ja, dafür, dass er mir hier diesen Code, diesen Invite-Code geschickt hat. Inbox. Inbox, die neue, ja, Mail-Applikation. Ja. Google sagt, Gmail geht nirgendwo hin, Gmail bleibt, aber Fakt ist, Inbox ist eine neue E-Mail-Applikation und die wird als das Nonplusultra hier vermarktet und wird dann halt, sage ich mal, zumindest mal theoretisch Gmail ersetzen. Ja. Ist sie denn ist überhaupt interessant? Ja, für die Leute, die jetzt keine Einladung haben, was ich mittlerweile schon fast bezweifle, wenn ich schon eine Einladung bekommen habe, dann haben bestimmt alle anderen auch schon eine. Ja, also ich muss sagen, es ist sehr, sehr schön. Mir gefällt es außerordentlich gut. Es ist übersichtlich gemacht. Die neuen Kategorien, was alles automatisch sortiert wird, ist sehr interessant. Allerdings habe ich vorher auch schon Priority Inbox benutzt bei Gmail. Und wer also damit vertraut ist, dem wird es auf Anhieb auch bekannt vorkommen. Optisch sieht es natürlich total anders aus und es sind noch viele Funktionen hinzugekommen. Aber im Prinzip ist das die Fortführung von dem normalen Gmail Priority Inbox. Ja, dass das jetzt als separates Produkt verkauft wird, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht von Google, denn es ist halt so und so. Ja. Es gibt Leute, die finden die Priority Inbox schlimm. Die wollen nicht haben, dass irgendwas automatisch rumsortiert wird. Ja, die wollen alles schön sequenziell aufgelistet haben, nach Datum hier so die Mail und dann wird das abgearbeitet. Ja. Genau das ist Inbox nicht. Inbox nimmt die Mails auseinander und stellt sie in verschiedene Kategorien und ist aber nicht nur ein einfacher Filter, muss ich dazu sagen, ja, sondern es geht da durchaus schon sehr viel tiefer rein. Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Funktion, wie zum Beispiel ein Reminder setzen, ja, oder Mails so, wie sagen wir, snoozen, ja, also das ist ein furchtbares Wort, wie könnte man das in Deutsch übersetzen, so zurückstellen, ja, die taucht dann einfach nochmal auf nach einer gewissen Zeit, die kann man dann auch festlegen, zum Beispiel kann man eben sagen, so, es ist jetzt Sonntag, jetzt kommt eine Mail vom Chef, ja, interessiert mich nicht, erst wieder Montagmorgen, so zack, bis Montagmorgen stumm schalten sozusagen und Montagmorgen kommt die Mail dann wieder als neue Mail präsentiert in diese Inbox und das muss ich sagen, ist für viele wohl das Beste überhaupt, ja. Denn das war nämlich immer ein großes Problem, die E-Mails kommen zur falschen Zeit, dann sieht man, okay, gut, nee, mache ich dann, ja, und dann sitzt die in der Inbox oder was weiß ich wo und das war's dann, man vergisst sie, ja. Das ist also eine gute Sache, ja. Wie gesagt, die Reminders sind dazu gekommen und vieles mehr. Es sieht, wie gesagt, optisch auch anders aus. Das ist, sieht eigentlich schon aus wie ein Google Plus Stream, was man da so sieht. Er hat dann zum Beispiel eine Übersicht Today, ja, und da sieht man das dann richtig mit Vorschaubilder, wenn zum Beispiel Bilder anhängen oder verlinkt sind, ja, und. Also das ist, sie sieht aus wie Google Plus im Prinzip, bloß dass es eben aus Mails besteht. Ja. Und natürlich kann man dann eben die entsprechenden Kategorien auswählen und dann navigieren zu den entsprechenden Mails. Und da gibt es etliche verschiedene was da jetzt aufgeteilt ist. Also nicht mehr nur diese fünf, was es da gibt, sondern eben eine ganze Menge, dass es genau schön eingeordnet ist. Ich finde es eigentlich so sehr, sehr gut hier, dieses Google, diese Inbox. Und es ist auf jeden Fall mal interessant, die Richtung ist nichts Neues, überhaupt nichts. Das ist einfach nur die Fortsetzung von der Priority Inbox, von dem Gmail, was auch da gemacht wurde. Wie gesagt, die Abspaltung ist deswegen nicht dumm, weil sich viele Leute eben da Gedanken gemacht haben und wollten das nicht. Und mein Gmail wird jetzt komplett anders da, das regt mich auf. Jetzt ist das ja so gut, man hat das klassische Gmail und man hat die Inbox. Und dann kann eben ausgewählt werden, was man dann eben benutzt. Ich kann es nur immer wieder betonen, das Design ist wunderbar, ist total voll und ganz mit dem Material Design überzogen, als ob das, und so ist es ja auch noch nie anders war, was ja auch, wie gesagt, die Dings zutrifft, ja. Man hat hier diese Menüs, wo man dann auswählen kann. Wie gesagt, sieht aus wie Google Plus. Und hier sehe ich dann zum Beispiel, kann ich auch separat auswählen, Snoozed Messages, Done Messages, also Messages, die Mails, die bearbeitet sind, zack, die sind in die findet man dann unter Done. Ja. Oder eben auch dann diese Zusatzdinger, wo ich gesagt habe, zum Beispiel Einkäufe, Finanzen, Social, Updates, Forums, Promos, ja, Travel und es gibt noch was Low Priority, da kann man natürlich auch verschiedene Mails, Versender, ja, Absender kann man dann eben als Low Priority einsetzen, so dass die eben nicht so nerven. Ja, das alles ist hier möglich. Aber der Vorteil ist eben, dass alles ziemlich automatisiert geht und das ist eine riesen Erleichterung, wenn man wirklich viele Mails bekommt und diesen Dienst nutzen will. Wer das nicht will, der kann natürlich weiterhin seine Gmail-App benutzen. Ja. Gut, ich mache gleich mal weiter. Was Interessantes auch noch von Arkos zu berichten. Hab mal kurz überlegt, ob ich das überhaupt sagen soll, weil voraussichtlich erst im 2015, ja, wann 2015, weiß man nicht. Und bei Arkos ist das immer so eine Sache mit den Daten, also mit den Release-Daten oder Release-Terminen. Deswegen möglicherweise Anfang, Mitte 2015, irgendwann 2015, ja, kommt auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Zumindest jetzt hört sich das sehr, sehr gut an, ist sehr, sehr interessant. Ob es dann natürlich auch noch so ist, wenn das rauskommt, das hängt davon ab, wie lange es dauert. Das Arkos 50 Diamond, ja, das ist nämlich ein 5 Zoll großes Full HD IPS Display Handy mit 64 Bit Prozessor, ja, das Snapdragon 615 mit einer Octa-Core CPU, und das ist schon mal super. Auch die 2 GB RAM, 16 GB Speicher und Micro SD-Card Slot ist schon für Arkos ziemlich gut. Ja. 2700 mAh Akku hört sich auch sehr, sehr gut an. Ja. 16 Megapixel Kamera, Wahnsinn. Und das Ganze auch noch mit Dual Micro SIM Karten Slots. Also das heißt, 2 SIM Karten kann man da gleichzeitig reinmachen. Wahnsinn. Und auch noch eine Selfie-Kamera, 8-Megapixel-Kamera für vorne, Wahnsinn, ja, und natürlich auch noch LTE drin, 140 Gramm, irre, ja, Wahnsinn. Einziges Problem, frühestens 2015, und das kann eben ziemlich viel bedeuten, und ja, bis es rauskommt, weiß man nicht, ob da nicht schon wieder andere Geräte auf dem Markt sind mit ähnlichem Preis. Ach, der Preis habe ich schon noch gar nicht gesagt. Ja, haltet euch fest. Also festhalten. Ja. 199 Euro ohne Vertrag. Ganz genau. So sieht's aus. Muss nur eben lieferbar sein. Ne? Ankündigen kann man viel. Jetzt muss geliefert werden. Ich bin trotzdem immer wieder positiv hier auf Arkos zu sprechen. Ja. auch wenn immer wieder Sachen zu lang dauern. Ja, das Tablet hat ja auch nicht geklappt, weil es eben zu lang war. Gut. Am 29. Oktober gibt es das Nexus 6 zum Vorbestellen in den USA. Merkt ihr es? Es wird immer weiter relativiert. Ne? Habt ihr jetzt schon einen Freundensprung gemacht? Am 29. Oktober gibt es Nexus 6. Yay! Zum Vorbestellen. No, in den USA. Ja, tut mir leid, so ist es nun mal. Bei uns wird es aber sicherlich auch nicht mehr so lange dauern. Und es ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Die Preise allerdings, haben wir ja schon drüber gesprochen, Wahnsinn, ja, $649, die 32 GB Version, 64 GB Version, $699, und, ja, das war's, ja. Mehr kann ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Wer sich schon so arg freut, bisschen Geduld muss man sich noch, aber okay. Ebenfalls in den USA vorbestellbar, so, jetzt sage ich es mal gleich, erst am Anfang, dass nicht schon wieder hier, ja, die Enttäuschung dann so groß ist. Das Gamepad für Nexus Player gibt's jetzt auch dort zuvor zu bestellen. Da kommt auf $39.99, also so ungefähr so wie der Amazon Fire Controller, ja, hat ein, so normales Analog, also zwei Analogsticks, ein Digitalpad, die Tasten, eigentlich sieht's aus wie ein kleiner PlayStation-Controller, ja. Schultertasten, R1, R2 sozusagen, alles ganz normal, wie eben, wie eben der Sony-Controller. Sieht natürlich optisch ein klein wenig anders aus, muss ja so sein, aber im Prinzip ist es das. Ja. Gut, und damit ist man natürlich auch schon, hat man ein gewohntes Format und warum nicht, zeigt auch, dass der Nexus Player dann durchaus auch, dass man da durchaus erwarten kann, dass man da auch vernünftige Spiele drauf machen kann. Das ist schon mal ziemlich positiv, finde ich. Ja, Gmail 5.0. Trotz der Inbox, ja, gibt es ja ein neues Gmail. Und das macht die E-Mail-App überflüssig. Ja, wer jetzt irgendwie verwirrt ist. Also bei Stock Android gibt es ja eine normale Mail-App und eine Gmail-App. Ja. Und die normale Mail-App, das ist für eben normal SMTP-Server, POP3-Server und so weiter anzusprechen, ja, und auch Exchange konnte man darüber mehr oder minder gut ansprechen, ja. Das muss man jetzt nicht mehr, weil die neue Gmail-App das alles ebenfalls kann. Jawohl, ihr habt es richtig gehört. Also möglicherweise wird dann eben auch diese App verschwinden, diese E-Mail-Applikation, denn schon jetzt ist es so, unter Lollipop, wenn man da diese E-Mail-App aufruft, kriegt man also eine Benachrichtigung, dass man doch die Google Maps App, die Gmail-App, benutzen soll. Ja, und nicht mehr die. Also das ist, deutet eigentlich darauf hin, dass die E-Mail-App jetzt, also die Tage gezählt ist, ja, und diese ersetzt. Was nicht ersetzt werden kann, und zwar in keinster Weise durch die Gmail 5.0 App, ist nämlich K9 Mail und so weiter. Die arbeiten auf einem anderen Level wie die, wie diese integrierte E-Mail App. Nicht nur für Exchange Server, sondern zum Beispiel auch für die Integration von GBG, PGB. Da ist es also unverzichtbar und die sind also, wie gesagt, eine ganze Klasse höher und ich müsste also meine K9 Mail App nicht mehr missen, ja. Auch wenn die Inbox da ziemliche Konkurrenz darstellt, ja. Material Design wird's auch für ältere Android-Versionen geben. Das wird jetzt viele freuen, auch wenn sie wissen, zum Beispiel ihr Gerät wird kein Lollipop bekommen, ja, wo ich zum Beispiel bei meinem davon ausgehe, ist eigentlich jetzt klar mit der App Compat Library, ja, Version 21, werden neue Tools oder Widgets, Toolbar-Widgets integriert, ja, um eben dafür zu sorgen, dass Material Design, Look and Feel eben auch auf andere OS-Versionen kommt. Das heißt, auch wenn ihr zum Beispiel KitKat habt, könnt ihr dann von diesen neuen von diesem Material Design profitieren, weil die dann eben durchgehend in den Apps genutzt werden können. Und das ist auch für die Entwickler sehr, sehr gute Neuigkeiten, sind auch sehr, sehr gute Neuigkeiten für die Entwickler, denn sie müssen die App dann quasi nicht mehr optisch auch nochmal unterscheiden zwischen KitKat und Lollipop und so, sondern sie können dann einfach das Material Design nutzen und das können die Benutzer auch unter KitKat dann eben sehen. Ja, das ist ganz, ganz toll und das ist jetzt der große Schritt zur Vereinheitlichung der Optik von Android-Apps grundweg, so dass eben dieses neue Design auch in die alten OS-Versionen Einzug findet. Und ich kann mir sogar vorstellen, jetzt tue ich mal wild spekulieren, dass dann eben auch der Google Now Launcher eventuell so angepasst wird. Die für die Apps, wie gesagt, ist kein Problem und das ist doch ganz, ganz toll. Ja, Nexus 9, die ersten Eindrücke hat hier, Android Central, genau, hier gesammelt, ja, der 8,9 Zoll Tablet Hammer, den Google eigentlich zeigen wollte und sich dann doch mehr als Schaf im Wolfspelz, ja, muss ich mal sagen, so andersrum, ja, entpuppt hat. Das haben die mal unter die Lupe genommen und auch hier mit schönen Videos unterlegt und vielen, vielen Fotos. Und das dann auch mal verglichen mit dem Nexus 7. Das gibt's ja auch bestimmt viele Fragen, wie sieht es da aus. Auch nochmal wurde eingegangen auf die Aspect Ratio, also auf das Bild-Seitenverhältnis, ja, das ja mit 4:3 doch schon recht außergewöhnlich ist, und ein paar Videofans wohl abschrecken wird. Allerdings, wie schon gesagt, für Internetseiten ist das richtig genial damit. Und schaut euch das einfach mal an. Ich brauche ja da nicht drüber zu erzählen, wie schön das Video zum Beispiel ist. Einfach mal reingucken, wenn ihr euch für das Nexus 9 interessiert. Komme ich aber noch gleich dazu. Wird wahrscheinlich nicht viele beeindrucken. Trotzdem, ich wollte es gesagt haben. Interessant auch, dieser kauft Stitcher. Ihr habt es richtig gehört, Wahnsinn. Die haben dieses Talk Radio und Podcast Teil, ja, haben die gekauft, also die Firma. Und das soll jetzt eingehen in den Content von dieser eben, damit eben noch mehr angeboten wird. Soll wohl offenbar auch dann hier ein weiterer Schritt sein in den US-Markt damit. Und ich denke mal, schlecht ist es nicht. Ihr wisst ja, dieser finde ich recht gut. Und wenn das erweitert wird, ist ja auch nicht mehr schlecht. Ja, die Tablets werden immer größer. Sony hat jetzt ein 12-Zoll-Tablet gezeigt. Natürlich ist es nur das Größte. Es gibt schon 23, 24-Zoll-Tablets. Nur, das ist der erste größere Anbieter, soweit ich das weiß, der ich glaube Samsung hat auch schon mal ein 12 Zoll, bin mir nicht ganz sicher, ob es 11,8 oder 12 Zoll ist, ja egal. Auf jeden Fall einer der wenigen großen Firmen hat jetzt Sony eben dieses 12 Zoll Tablet rausgebracht. Viel weiß man noch nicht darüber. Die Quellen besagen aber, dass das auch wie das Samsung Galaxy Tablet, das Note Tablet auch ein Stylus haben soll. Ja, und soll eben im ersten Quartal nächsten Jahres rauskommen. Interessant ist es auf jeden Fall, zeichnet sich da etwa ein Trend ab, dass auch die Bildschirme bei Tablets größer werden? Ich meine, zuerst mal wurde das Tablet ja bei Google im Prinzip von 7 Zoll auf 8,9 Zoll Format hochgepusht. Ja, und jetzt kommt Sony und macht den Schritt quasi von 10,1 Zoll auf 12 Zoll. Ja. Interessant ist es allemal. Bald müssen wir hier spezielle Taschen kaufen, ja, oder unseren Trolley mitnehmen, ja. damit wir es hinterherziehen hier, ne? Ja. Naja. Tja, und dann kam noch ein Hammer. Heute gelesen, ganz frisch. Amazon will wohl jetzt als Antwort, ja, wobei das war natürlich schon länger geplant, das können die nicht so aus dem Ärmel schütteln, ja, als Antwort, da ja Google mit dem Nexus Player, ja, in den Fire TV Markt eintritt, ja, hat jetzt Amazon die Bombe platzen lassen und kündigt den Fire TV Stick an für den 19. November, da soll er erscheinen, Kostenpunkt 39 Dollar. Für Prime-Kunden gibt es 20 Dollar günstiger am Anfang, das heißt 19 Dollar kostet euch das Teil. Nicht schlecht, aber bevor ihr jetzt gleich hier einen Podcast abbricht und zu Amazon geht, leider im Moment noch nicht in Deutschland verfügbar. Ich hoffe, dass es bald passiert. Ich hole mir dann natürlich auch so einen Stick nochmal. Weil wir finden uns in Euro kann man nichts falsch machen. Entschuldigung. Die Prozessor-Power ist sogar noch relativ gut. Da macht Amazon auch Werbung damit, dass sie eben mehr Power hat als der Chromecast und ist natürlich die direkte Konkurrenz zu einem Chromecast. Ne? Ganz klar. Dual-Core-Prozessor, 1 GB Speicher, 8 GB Flash-Storage ist drin, ja, Dolby Digital Plus zertifiziert, dann ein Dualband-Antenne für das Wi-Fi, ja, damit es eben auch schneller geht, HDMI Extender, was immer das auch ist, ein HDMI Video Output 1080p, ist da mit dabei und die Services natürlich Netflix, Amazon Instant Video, das fehlt beim Chromecast, Hulu Plus, YouTube, Pandora, PBS Kids, Watch ESPN, Bloomberg TV, Crackle und Twitch. Aber was dann letztendlich in Deutschland zu sehen sein wird von den Diensten, das weiß natürlich jetzt hier noch niemand. 200 Spiele soll es schon geben dafür. Offenbar kann man da auch die Spiele nehmen, die für das Fire TV funktionieren. Ja. Und auch hier kriegt man dafür, und das ist auch interessant, einen separaten Game Controller. Das heißt also, man hat hier nicht nur eine direkte Chromecast-Konkurrenz, sondern man hat eben auch noch etwas, was so ein bisschen weiter reingeht und auch dem eigenen Produkt ein bisschen Konkurrenz macht, dem Fire TV nämlich. Das Fire TV hat allerdings noch ein bisschen mehr Power. Daher weiß ich jetzt nicht genau, wie das aussieht mit den Games, ob da das noch klassifiziert wird, weil ansonsten könnte es da durchaus Probleme geben, wenn nicht festgelegt wird, okay, das Spiel ist jetzt für Fire TV und das Spiel ist für den Fire TV Stick. Ja, sieht's aus. Also, so sieht das aus bei Amazon. Ja, für die 19 Euro her damit. Natürlich ist hier kein, soweit ich das weiß, oder ist zumindest mal nicht erwähnt, kein Ethernet-Anschluss vorhanden über Wi-Fi. Brauchen wir nicht zu sprechen, ja. 1080p Streaming ist, ja, da müsst ihr ganz alleine wohnen auf weiter Flur. Dann könnte das vielleicht klappen. Ansonsten, ja, ich bin überrascht, dass es auf einmal klappt, aber ja, man sagt ja immer, Konkurrenz belebt das Geschäft. Jetzt haben wir Amazon Fire TV, den Chromecast, den Fire Stick bald und auch noch den Nexus Player und ist alles wunderbar, außer dass jetzt bei mir dann sich die Geräte langsam wieder anfangen zu stapeln und vorher war das so alles so schön, nur noch ein Gerät. Jo, ich komme mal zu der Community. Es hat doch wieder lange gedauert. Ich kann einfach das Quatschen nicht lassen. Ne? Ich habe ja eine Umfrage hier in der Community gemacht. Die Beteiligung war leider etwas schwacher. Ich habe heute nochmal außerhalb der Community das nochmal gepostet. Aber trotzdem kann man schon mal deutlich sehen, wo die Interessen liegen. Gefragt war, welche Ankündigung von Google hat euch am besten gefallen? Als eben hier die neuen Geräte da vorgestellt wurden. Nexus 6, gerade mal 7%, Nexus 9, gar niemand, 0% interessiert sich dafür. Android L natürlich 67%, ja, wunderbar. Und der Nexus Player 27%, also unglaublich. Der Nexus Player ist interessanter für die Leute als das Nexus 6. Das ist ja nicht zu fassen, was soll denn das? Ja, gibt's ja nicht. Aber es ist nun mal tatsächlich so, der Moment, ich muss mal gucken. Da wurde auch noch ein Kommentar dazu geschrieben, ein bisschen ausführlicher, der das eigentlich auch so gut widerspiegelt, ja, und wohl den meisten da dann aus dem Herzen spricht. Moment, das ist jetzt hier nichts Falsches sag, wer das war. Genau, der Michael, da hat es gesagt, Nexus 6, teuer und kein Wechselakku, Interesse 60%. Nexus 9, teuer, quasi ein Surface mit Android, wozu? Mein Nexus 7 ist top, Interesse 10%. Android L, ich bin gespannt, jeden Tag gibt es neue Details. Eine richtige Vorstellung gab es leider nicht, Interesse 100%. Nexus Player, fast eine 1:1 Kopie des Fire TV, nicht innovativ, aber offener, werde ich kaufen, Interesse 100%. Boom. Ich glaube, das ist gut auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Dann kommen wir mal zu der App der Woche. Enigmatis 2, The Maze of Ravenwood. Genau. Nachdem ich Enigmatis 1 verschlungen habe, The Ghosts of Maple Creek hieß die, hieß der erste Teil von Enigmatis, gibt's jetzt eben die Fortsetzung davon. Es ist tatsächlich direkte Fortsetzung, ja, von diesem Maple Creek. Es geht hier nach Ravenwood, in den Ravenwood Park, und dort können wieder mysteriöse Sachen entdeckt werden, ja, mit verschiedenen Herausforderungen. Zum Beispiel gibt es da diese bekannten und beliebten Suchspiele, also diese Hidden Object Games, ja, so wie die Wimmelbilder, muss man vorsichtig sagen. Aber auch viele knifflige Rätsel, Knobelrätsel, die man da lösen muss. Man muss auch hier, wie schon bei Maple Creek, Beweise sammeln, diese dann verknüpfen, damit man wieder Hinweise bekommt, um weiterzumachen im Spiel. Man muss viele verschiedene Aufgaben bewältigen und das alles mit einer wirklich annehmbaren Grafik, mit guten Animationen und auch gutem Sound. Die Synchronsprecherin ist wieder leicht daneben manchmal mit der Betonung, obwohl das Original ist, also die originale Synchronstimme ist das natürlich, nicht hier die deutsche Übersetzung oder irgendwas. Aber insgesamt ist die audiovisuelle Erfahrung hier bei dem Spiel wirklich gut und bei manchen Sachen, ja, da kann man schon mal, wenn man das im Dunkeln spielt, vielleicht mal so einen kleinen Schauer über den Rücken bekommen. Ja, vor allem, nein, ich verrate nichts, ja. Da gibt's sehr viele Überraschungsmomente. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass wenn hier mal wieder so ein Geist das Bild fliegt, ja, sondern mehr so die, wie die Story sich weiterentwickelt, ja, total verhofft, und das ist auch, finde ich, sehr, sehr wichtig bei so einem Spiel, dass man nicht von vornherein schon weiß, ja, ja, wie das jetzt weitergehen wird, ja, da wird das passieren, da wird das passieren, ja, immer so langweilig, so geht man das mit den ganzen Grimi-Serien momentan im TV, ja, ich guck die gar nicht mehr, weil ich schon ich weiß nicht, wie das geht, ja, in den ersten 4 Minuten, manchmal so in den ersten 2 Minuten weiß ich, wie die Folge, was in der Folge passiert und wie die Folge ausgehen wird. Und das finde ich so schlimm, weil das einfach bei mir nur noch Kram ist, ja, nur noch immer der gleiche Kram. Und das ist eben hier nicht der Fall, ja. Da wundert man sich permanent, was, wie, Mist, ah! Ja, sehr gut. Dann gibt's auch noch kleine Aufgaben zu erledigen. Man kann 36 Achievements bekommen, ja, die man durch besonders gute Kombination beispielsweise oder schnelles Lösen von Rätseln und so weiter herausbekommen kann. Außerdem auch sogenannte Collectibles, ja, 30 von den Schmetterlingen sind in dem Spiel versteckt, die man dann eben sammeln kann, um weitere Sachen zu bekommen. Außerdem, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, könnt ihr auch das Bonus-Adventure spielen, das mit integriert ist in diesem Spiel. The Redeemed Memories nennt sich das, ja. Und das ist die Vorgeschichte zu dem Hauptspiel sozusagen, aber zwischen, also nach Ghost of Maple Creek, also zwischen Ghost of Maple Creek und diesem Enigmatis 2, The Mists of Ravenwood, da spielt dann eben dieses Prequel. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr interessant und kurzweilig. Und deswegen ist auch der Preis von 4,99 € meiner Meinung nach durchaus okay. Ja, ist zwar schon ein Happen, aber dafür habt ihr dann eben die Vollversion und könnt es eben in Ruhe durchspielen. Entsprechend gut übrigens auch trotz des Preises die Bewertung 4,7 auf dem Play Store. Absolut verdient. Und auch heute Abend auch werde ich wieder an das Spiel gehen und weitermachen, weil ich schon ziemlich gespannt bin, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Gut. Damit, liebe Leute, sind wir am Ende vom Uncast für heute, ja. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, ja, nur auf die Google Plus Community gehen, einfach oben Uncast eingeben, dann unten die Community auswählen. Oder ihr schreibt mir eine Mail, ja. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu den behandelten Themen findet ihr auf uncast.thenetcast.com. Dort gibt es auch den GBG-Key, den ihr benutzen könnt, wenn ihr meine Mail verschlüsselt schicken wollt. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, halt die kleinen grünen Antennen steif und bis nächste Woche. Mit oder ohne Wildkatzen. Mal sehen. Tschüss!